Ja, und das ist witzig, aber. Das hast du doch. Hab ich doch. Hast du nicht? Meinst du, ich sitze mit Spaß mit so einem Ding im Ohr? The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabunga! Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zum Cowabunga Play Podcast, eurem Podcast für Computer und Videospiele. Mein Name ist Captain M und mir live zugeschaltet ist der 16-Bit-Marlo. Hallo. Hallöchen, Captain. Mal wieder live on air für dich. Verbunden mit modernsten Techniken. Wunderbar. Wie gehabt. Wird immer besser von Mal zu Mal. Persönliche Treffen und Freundschaft ist out. Das ist das Freundschaft 2.0, was wir hier haben. Perfekt. Ich finde auch, das Real Life ist auch einfach scheiße. Ne? Also, richtig, das sackt. Ne? Hier sieht man dich, hier hört man dich. Was will man mehr? Ne? Eben. Okay, wir machen weiter mit unseren beliebten... Give me the news. Der April 2015 beschert uns einige Spiele, die vielleicht ganz okay sind, würde ich mal sagen. Am 2. April, da ist nämlich... Oder kommt Xenoblade Chronicles 3DS heraus? Also Xenoblade Chronicles für den 3DS ist ja die Wii-Adaption des epischen, riesigen Rollenspiels für die Wii. Ich hatte schon mal in einem vergangenen Podcast darüber gesprochen, dass ich das Spiel sehr, sehr gut finde. Vor allen Dingen, weil man so eine riesige, weite, offene Spielwelt hat oder verschiedene Areale, die riesig, weit und offen sind. Und es hat so eine... Ja, fast schon MMO-mäßige Spielmechanik. Man grindet dort unheimlich viel und man löst sich, man sammelt sich Gegenstände und Nebenquests und so weiter. Ganz, ganz nett und jetzt hoffentlich in HD oder wie auch immer für den 3DS, zumindest mit aufgebesserter Grafik, eine nette Sache. Wer es noch nicht gespielt hat, der sollte auf jeden Fall zugreifen. Ja, jetzt hast du dreimal nett gesagt in deiner kurzen Zusammenfassung, was natürlich dann schon für einen netten Titel spricht. Für mich persönlich ist diese Xenoblade Reihe schon immer so ein bisschen unattraktiv gewesen. Das sind diese JRPGs, wie ich sie eigentlich gar nicht mag, weil ich kann es gar nicht wirklich greifen, was mir daran nicht gefällt. Aber das ist dieses Offene in diesem Spiel, was für mich aber immer kalt und tot wirkt, im Gegensatz zu anderen wirklich offenen Rollenspielen. Also Japano-Rollenspiele sollten für mich eher linear sein und diese pseudo-offenen Welten wie bei Xenoblade, das sagt mir nicht zu. Da ist vermutlich ein Aufschrei des Entsetzens, den ich da mit auslöse, aber das erinnert mich so ein bisschen auch an Monster Hunter und das ist auch ein Spiel, was für mich nur Zeitverschwendung Wobei, ist. Wobei, also es ist nicht pseudo-offen, es ist schon sehr offen. Ne? Also du kannst wirklich barrierefrei, mit Ausnahme zwischen den Gebieten, da hast du halt schon Ladebildschirm, aber sonst kannst du überall hinlaufen. Und ja, ich verstehe das. Das ist, was du erwähntest, dieses tote, dieses sterile, kalte. Das hatte ich ja zuletzt bei der Tales of Xillia-Reihe. Da war es wirklich so. Aber da war auch die Umgebung einfach nicht so schön gestaltet. Bei Xenoblade, finde ich, wirkt das Ganze schon sehr lebendig. Und der Soundtrack, der treibt einen voran. Und man interagiert unglaublich viel mit NPCs, die wiederum in so eine Art soziales Gefüge sich einbetten. Also du hast da so ein extra Fenster, wo unterschiedliche Verbindungen zwischen den Leuten angezeigt werden. Und du kannst die Geschicke auch ein Stück weit beeinflussen, indem du Quests erledigst und die Leute quasi miteinander verbindest. Ne? Also das ist ganz, ganz interessant auf jeden Fall. Das klingt schon interessant, ja. Ja, wie gesagt, man hört ja viele euphorische Reviews oder Previews quasi zu dem Spiel, das muss ja was haben. Ich bin ja auch ein bisschen vorangenommen, das gebe ich ja zu. Aber kommt für mich eh nicht in Frage, da ich nach wie vor keine aktuelle Nintendo-Konsole habe, deswegen schauen wir mal. Touché. Fire für den PC kommt am 9. April raus und ist ein Adventure von Dedelec gepublished. Ich weiß nicht, ob sie es auch entwickelt haben, konnte ich jetzt gerade nicht dem Infotext hier entnehmen. Aber sieht niedlich aus. Also man hat so einen kleinen Urmenschen, der das Feuer vielleicht für sich entdeckt, könnte man meinen. Ja. Gut, das möchte ich unkommentiert so stehen lassen. Das kann ich bedingt nachvollziehen, ja. Star Drive 2, hast du denn dazu eine Meinung? Star Drive 2. Ja. Das ist vermutlich sowas wie Top Gear im Weltall. Ein Autorennspiel vermutlich, weil man auf heißen, qualmenden Reifen durch das interstellare Rennzirkus sich kämpfen muss, um Level zu steigen und in Roguelike quasi durch die offene Spielwelt zu tauchen. Ja, wahrscheinlich hast du in allen Punkten recht. und vielleicht kann man noch so eine leicht strategische Komponente draufsetzen. Vielleicht. Ach so, okay. Also ich möchte nur mal kurz anmerken, ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Das war stimmt, Spaß. Das stimmt bestimmt. Späßchen. Also, ja. Dead Synchronicity. Tomorrow Comes Today. Sieht nach einem Adventure aus und erscheint am 10. April. Und Dedelec hat auch wieder die Finger im Spiel, ja? Ja. Das will ich doch meinen. Die haben irgendwie überall ihre Finger im Spiel, wenn es um 2D Point-and-Click-Adventure geht. Ich sehe gerade, es ist ein Open-World 2D Point-and-Click-Adventure. Interessanter Ansatz. Gab's noch nie. Glaube ich, gab es noch wirklich noch nie. Also ein klassisches Open-World, klassisches Point-and-Click-Adventure mit einer offenen Spielwelt? Also tatsächlich mit einer offenen Spielwelt? Ich meine, jede dieser Welten ist ja irgendwann offen, aber ja, gut, in der Regel. Ja gut, das stimmt. Ne? Für so ein Monkey Island, da kann ich auch Monkey Island und beziehungsweise die anderen Inseln bereisen, nachdem ich gewisse Sachen freigespielt habe. Ja, wissen wir mal im Auge behalten. Wenn es gut ist, dann werde ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, sieht ganz schön aus, wieder eigenwilliger Comic-Look und ja, für Fans. immer wieder gern für Fans, ja. Für Fans ist sicherlich auch Grand Theft Auto 5 für den PC. Kommt am 14. April raus und ja, was soll ich sagen? Also wenn es diesmal verschoben wird, dann weiß ich auch nicht. Dann holst du es dir nicht. Dann hol ich es mir nicht. Ich muss dazu sagen, jetzt war irgendwann im PlayStation Store das Spiel für also 20 Euro oder so. Und okay. Und ich habe kurz darüber nachgedacht, also jetzt wäre die Gelegenheit. Aber da habe ich gedacht, das ist doch jetzt Banane, so kurz vorm Ziel aufzugeben und einzuknicken. Dann habe ich dem doch widerstanden und freue mich dann auf die grafisch verbesserte PC-Version. Ja. Ich drück dir die Daumen, ganz ehrlich. Von Herzen. Drück dir die Daumen, dass dir Mortal Kombat X gefällt. Da bin ich mir relativ sicher, im Sinne von ziemlich. Das ist eins der wenigen Spiele im April und auch vermutlich in diesem Jahr, das ich mir auch wieder direkt holen werde. Auch wenn es etwas komplizierter ist, da ranzukommen, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, was man schon wieder gesehen hat in den Previews. Genau, was man erwarten möchte. Der Story-Modus kehrt zurück, wie man ihn schätzen gelernt hat vom Vorgänger. Mhm. Dieser doch recht relativ aufwendig. Jetzt keine großartige Story, aber eine nette Einzelspielerkampagne. Grafik ist cool, die Finisher sind wieder over the top, wie man das erwartet. Brutality ist kehrt zurück. Und ich bin sehr gespannt. Zwei coole Bonuscharaktere kenne ich bis jetzt. Einmal der Predator, was eigentlich genau ganz gut passt. Ja, das hatte ich gelesen, genau. Und Jason Voorhees ist auch dabei. Wo sich die Leute darüber aufgeregt haben, aber ich finde, der passt genauso gut rein wie letztes Mal Freddy. Also von daher. Ich weiß jetzt nur nicht, wer für welche Konsole exklusiv ist. Das ist ja mal wieder so ein tolles Thema. Ich persönlich hätte auf der PlayStation lieber den Predator. Aber ich nehme es, wie es kommt. Im Endeffekt ist eigentlich jeder Charakter cool. Am meisten, zu meiner Erstaunnis, habe ich beim letzten Mortal Kombat, glaube ich, mit Melina gespielt. Mit einer Frau. Das mache ich eigentlich eher ungern bei Videospielen. Aber in dem Fall war das tatsächlich meine Lieblingsfigur, ja. Melina. Ja, ich verachte übrigens Scorpion und jeder, der Scorpion cool findet, ist blöd. Hat keine Ahnung. Also Scorpion ist cooler als Sub-Zero. Nein. Meiner Meinung nach. Das ist ja genau das, womit der Ed Boon immer die ganze Community trollt. Weil er liebt Scorpion und in jeder Demo meistens, die es gibt oder in jedem Preview-Video, hat erstmal Scorpion an Sub-Zero seine Finisher ausprobiert, um das den Leuten die Grafik zu zeigen. Das fanden da natürlich viele Leute nicht so cool. Ich zum Beispiel. Nerds. Aber, ja, genau. Schauen wir mal. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die, ich sag's jetzt nicht, aber ich sag's doch, auf die Gewalt des Spiels. Das interessiert mich ja schon. War ja schon vom Vorgänger fasziniert und konnte auch durchaus verstehen, dass das, ja, es ist Kunst. Ich war fasziniert von der, vom Einfallsreichtum, der da doch zutage tritt. Ich meine, es gibt jetzt 9, jetzt 10 offizielle Mortal Kombat Reihen und die haben sich ja doch schon einiges einfallen lassen an interessanten Art und Weisen, seinen Gegner zu beseitigen. Ja. Aber ich finde, man merkt der Serie einfach den Humor mittlerweile auch an. Also das nimmt sich nicht mehr so ernst und das steht dem Ganzen auch gut zu Gesichte, finde ich. Zum einen das, zum anderen ist es aber auch, glaube ich, eher so eine Sache der Kultur inzwischen. Du kannst mit einem Spiel, wo du ein Videospiel, wo du jemanden umbringst, nicht mehr jemanden schocken, wie du es damals noch Anfang der 90er konntest, als das erste Mortal Kombat rauskam. Man hat sich auch so ein bisschen an solche Sachen gewöhnt. Aber wie gesagt, dadurch, dass es halt inzwischen immer überdrehter und übertriebener wird, würde es mich nicht wundern, wenn mal irgendein Teil demnächst auch hier durchgewunken wird durch die USK, weil das ja einfach auch zu übertrieben ist. Nur dann wiederum, die Figuren sehen auch inzwischen immer wieder noch menschlicher aus, noch plastischer alles. Also mal schauen. The Darkness war ja auch so ein Fall, der schon einen comicartigen Look hatte, aber dann doch durch seine Darstellung dann doch wohl zu krass war. Deswegen nicht durchgewunken wurde. Ja, The Darkness 2 habe ich gespielt und das hat genau, nochmal eine andere, aber nochmal eine andere Note. Also The Darkness 2 nimmt sich schon ernst, ne? Das ist nicht wirklich lustig so. Das ist völlig over the top, klar, vom Gewaltgrad her, aber schon eine ernstere Nummer als ein Mortal Kombat, finde ich. Aber gut, da kann man sich sicherlich... Kann man lange drüber diskutieren. Darum soll es jetzt hier nicht gehen. Es soll lieber darum gehen, was am 19. April erscheint. Das ist nämlich Titan Souls. Ein von vielen Leuten heiß erwartetes Indie-Spiel, was so ein bisschen eine Reminiszenz an Zelda darstellt. Mit einer sehr, sehr interessanten Optik. Und ja, ich bin gespannt, was das Spiel dann letzten Endes so auslösen wird. Denn man könnte schon fast von einem Hype sprechen, den so mancher Journalist dem erlegen ist. Ich nicht. Ne? Ich muss sagen, ich bin da cool. Ich bin da cool, aber es sieht schon nett aus. Also, ja, man ist da so ein kleiner Kerl mit einem Bogen auch und muss Titanen besiegen in einer isometrischen Spielwelt. Carmageddon Reincarnation. Ja, das ist ja schön. Da habe ich drauf gewartet. Kontroverser Titel, vielleicht auf einer Stufe mit Hatred. Mindestens. Was? Mindestens. Mindestens. Ja, keine Ahnung, ich habe noch nie in Carmageddon gespielt. Ja, das, was man jetzt so sieht, Screenshot-mäßig, hat auch was von einem Anfang der 90er erscheinenden PC-Freeware-Titel. Also, aber wenn das Gameplay stimmt, oh Gott, man kann Pinguine platt machen, das ist ja schrecklich. Das ist ja auch so eine Sache. Man kann dann alte Omas umhauen, das ist einem egal, aber sobald da Pinguine vor diese Räder kommen, denkt man sich, mein Gott, was für Sadisten. Naja, das hat was mit der Niedlichkeit zu tun, ne? Ja, ohne jetzt irgendeiner Pinguine. Alten, älteren Dame zu nahe treten zu wollen, aber Pinguine sind einfach niedlich. Natürlich. Und die fährt man nicht tot. Wer macht denn sowas? Nee, ja. Man tanzt höchstens mit ihnen. Ja. Klare Kaufempfehlung, ganz klare Kaufempfehlung übrigens, möchte ich doch aussprechen, wenn ich das darf. Ja. Bin ich d'accord? Man kann in den Ladepausen von Mortal Kombat vielleicht so eine kurze Runde immer Carmageddon spielen, dann ist der Tag gerettet. Das wäre nicht schlecht. Da gab es auch irgendein. Ist egal. Ja. Letztes Spiel auf der Liste: Dungeons 2. Ein dezent an Dungeon Keeper angelehntes Spiel. Ich mochte Dungeon Keeper persönlich nicht so. Ja, ich hätte es auch gerne mehr gemocht, als ich es tue, nämlich gar nicht. Aber ja. Und damit war es das auch schon. Die Liste ist durch. Ein sehr, sehr knapper Spielemonat. Ich würde behaupten, seit Gründung des Podcasts hatten wir noch nie einen so schwachbrüstigen Release. Ja, stimmt. Zu überblicken wie dieses Mal. Aber dafür wird's im Mai dann wieder richtig heiß. Kann man. Zum einen das und zum anderen mit Mortal Kombat und Grand Theft Auto sind ja auch zwei. Sagen wir mal, ein Titel, der auch wirklich rauskommt, auf den man sich wirklich freuen kann. Ja, deswegen besser eins, was richtig gut ist, als 12 die 12 Schatten von Mordor oder so. Allerdings. Dann haben wir noch eine News, mehr oder weniger, die sich gerade so am entwickeln ist. Und zwar hat Hideo Kojima Konami verlassen oder ist verlassen worden, gegangen worden, sagt man ja. Und wenn man den Insidern glauben mag, gab es tatsächlich Streitigkeiten, beziehungsweise es ging um Macht und Zuständigkeit und so weiter. Üble Geschichten tun sich da auf. Ja, menschliche Abgründe. Nur leider, leider sollte zum heutigen Zeitpunkt der Aufnahme, muss man ja sagen, wenn ihr den Podcast hört, ist das auch schon wieder ein bisschen kalter Kaffee, aber wir wollen es trotzdem nicht unerwähnt lassen. In seinem Videopodcast wollte Hideo Kojima sich da wohl ein wenig zu äußern, aber der ist dann ausgefallen aus mir noch nicht genauer bekannten Gründen. Feige Schwein. Verdächtig. Ja, so sagst du es. Ja, komisch irgendwie. Traurig ein bisschen. Ja, ganz klar. Und wirft natürlich auch die Frage auf, wie das mit den berühmten und beliebten Capcom-Konami-Reihen weitergeht. Um den mal per Namen zu nennen, Metal Gear und Silent Hills, die ja doch eindeutige Kinder des Hideo Kojima sind. Bleibt die Frage, gerade auch bei Silent Hills, wie das Spiel, in welchem Stile das weiterentwickelt wird, ob Konami die Rechte abgibt an Hideo Kojima, eher unwahrscheinlich. Ob die Silent Hills Geschichte jetzt noch von ihm abgeschlossen wird oder ob er rausgeht und das macht jemand anders weiter und die Vision, die er hatte, verfällt. Ich bin gespannt und nicht im Positiven. Wobei ich auch gestehen muss, dass ich das letzte Silent Hill, was ich gespielt habe, war Silent Hill 4, The Room. Und das letzte Metal Gear, was ich gespielt habe, war Metal Gear Solid auf der PlayStation 1. Nichtsdestotrotz erkenne ich die guten Leistungen danach, gerade in der Metal Gear-Reihe, durchaus an. Ja, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil, also wenn sie Metal Gear fortsetzen wollen, was sie ja auch gesagt haben, ohne Hideo Kojima, dann das ist irgendwie für mich ignorant, weil für mich steht der Name eigentlich für die Serie. Und wenn der Name nicht mehr da ist, dann ist es irgendwie nicht mehr die Serie. Ich bin jetzt kein Experte dafür, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute einfach mit der Person die Serie verbinden und da wirklich nicht mehr so den Zugang finden können. Darüber hinaus finde ich es albern, dass man jetzt irgendwie sämtliche Namen oder von seinen Namen gestrichen hat in allen Dingen, die mit Metal Gear 5 irgendwie in Verbindung stehen, rausgestrichen haben. Da wird er nicht mehr erwähnt sein. Merkwürdig. Kann auch rechtliche Gründe haben. Ja, das weiß man wahrscheinlich, nicht so genau. Aber irgendwie, ja gut, man steckt ja auch nicht wirklich drin, ne? Ja, und außer ihm sind auch noch ein paar, werden auch noch ein paar andere Leute dann entlassen am Ende des Jahres. Seine Speichellecker und Vasallen. Genau. Kommen gleich alle mit. Ekelhaft, mir das nur vorstelle. Genau. In seinem Fahrwasser sind sie aufgestiegen und dann fallen sie auch mit dem Mischpoke. König. Naja, das waren die News. Mehr gab's nicht. Ja, muss ja auch nicht sein. Es gab nicht viele Spiele, nicht viele News. Der März, der Mai, der macht nicht viel her. Oder der April. Ja, richtig. Wir sind hier so Back to the Future und wieder zurück, da kommt man vollkommen durcheinander. Deswegen, das ist auch, ich weiß gar nicht, wo ich selber gerade bin. Das ist eine kognitive Höchstleistung. Ja. Und ich hau auch gleich die nächste Rubrik ein, die da heißt Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. In unserem kleinen, gemütlichen Talk to me wollen wir uns heute mal dem Begriff Hype widmen, beziehungsweise das, was wir persönlich mit diesem Begriff verbinden. Und Wikipedia habe ich zur Hilfe gezogen, um mal so eine grobe Definition des Wortes Hype herauszufinden. Aber das war nicht sehr ergiebig. Also es gab den Medienhype, der für eine besonders spektakuläre und mitreißende Werbung steht, die Begeisterung auslöst. Und Hype als Internetphänomen, ne? Die sich verbreitet über Bild- oder Videodateien. Ja, der Hype an sich ist ja so eine Sache, das Wort Hype ist ja eigentlich so eine Sache, der so in den letzten Jahren groß geworden ist. Und ich habe dem 16-Bit-Marlo unlängst die Frage gestellt, sag mal, wie war das eigentlich früher? Gab's das früher auch schon mal? Kannst du dich daran erinnern? Und seine Antwort war? Ja, Logo, sicher. Also, wenn man nicht früher gehypt war, wann dann? Heute in der Zeit der Reizüberflutung und des Überflusses lässt einem noch vieles kalt. Selbst der größte Hype geht an solchen abgebrühten Hunden wie uns vorbei. Dann lässt man vielleicht mal kurz so einen Seufzer. So, ja, ach so. Ne, du weißt, was ich meine. Naja, na klar, Mann, na klar. Tatsächlich war das früher ein wenig anders, aber es lief auch komplett anders. Das war halt dieser Begriff Internet-Hype, den gab es ja noch gar nicht. Man kannte ja das Internet als solches noch nicht. Da wurde man anders stimuliert und auf Sachen aufmerksam gemacht. Und Hypes entwickelten sich auch anders, meiner Ansicht nach. Wenn man jetzt mal ganz, ganz zurückgehen möchte, vielleicht so als für mein persönliches erstes Beispiel eines Hypes, das ich erlebt hatte, war, wie ich auch vielleicht generell zu Videospielen gekommen bin. Man war bei älteren Freunden oder in meinem Fall Verwandten und hat dann gesehen, wie die Nintendo hatten und Super Mario gespielt hatten. Und man sah das und guckte zu und hat sich gedacht, boah, toll, toll, toll. Und dann war man zu Hause und hat über das Spiel nachgedacht und wie toll das doch war. Und man wollte das dann auch haben. Und man war halt noch nicht im Besitz dieser ganzen Geschichte. Man wollte immer zu seinen Cousins die besuchen und dann spielen. Und auch selber diese Sachen haben und hat sich quasi selbst gehypt. Die Vorfreude und auch der Spaß an dieser Sache, dass man das länger und öfter haben wollte und auch für sich selbst, nicht nur als zeitweise Erfahrung, sondern ja, das war so für mich der erste quasi selbst der Hype. Das ist interessant, denn bei mir war das genau, exakt genauso. Ich war bei meinem Onkel und hab mir Super Mario Brothers angeschaut und ich hab's vielleicht einmal gespielt, keine Ahnung, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Und dann wollte man es unbedingt haben, da konnte man an nichts anderes mehr denken und hat es auch dann allen anderen erzählt, quasi den Freunden und so hat sich das immer weitergetragen. Interessant. Also du hast gestern im Vorgespräch ja erwähnt, dass das so eine Art Demo quasi darstellen könnte, wenn man es so betrachtet. Das ja, so fand ich nicht ganz gut. Als Konsolenspieler und auch als Computerspieler der ersten Generation, der jetzt noch nicht so die große Ahnung hatte, gab es ja die Demo als solche noch nicht, sondern man war bei Freunden und man kannte Spiele, man hat ja auch sich noch nicht wirklich informieren können. Also hat man sich angeguckt, was haben denn die Kollegen für Sachen und man spielte das und fand es in der Zeit entweder cool oder nicht so cool und hat in diesen kurzen Segmenten, die man spielte, ja seine Eindrücke gesammelt, wie man das heutzutage bei Demos tut. Und ja. Von daher sehe ich da durchaus eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, das war so, also die Kindheit quasi. Und als man dann angefangen hat, oder als ich angefangen habe, dann so langsam mich für Videospielzeitungen, auch Zeitschriften zu interessieren, dann gab es da Spiele wie Final Fantasy VII zum Beispiel, die da aufgeführt waren. Und ich weiß es noch wie heute, als ich mir dieses Magazin aus einer Stadt, die einige Kilometer von uns entfernt war, geholt habe, wo ich extra mit dem Fahrrad hingefahren bin, weil am Samstag bei uns auf dem Dorf kein Bus fuhr. Ich wollte einfach eine Zeitung haben, so eine Videospielzeitung. Und dann weiß ich noch, wie ich die aufgemacht habe und Final Fantasy VII mit so einem kleinen Bild und so einem ganz kleinen Text dazu dort erwähnt wurde. Und da begann schon der Hype bei mir. Also da wusste ich irgendwie, dass es was Neues. Ja? Du sagst kleines Bild und kleine Anzeige. Ich habe in Erinnerung, dass Final Fantasy damals alles andere als klein war in der Werbung. Denn das war das erste Spiel, was ich persönlich bewusst als richtigen Werbekoloss wahrgenommen habe. Videospiele, die wirklich so beworben wurden, wie man im Fernsehen in Kinofilmen bewirbt oder Vergleichbares. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich meine auch nur das erste Mal, als ich mir so ein... Ich habe mir das Magazin nicht geholt wegen Final Fantasy VII, sondern einfach, weil ich ein Videospielmagazin haben wollte. Und da war das halt einfach, das muss wohl der erste Artikel zu diesem Spiel gewesen sein. Mhm. Und es war einfach nur ein kleiner. Nachher war es natürlich, das war auf Cover noch und nöcher drauf und Titelstories und so weiter. Aber das war wirklich das erste Mal, da war so ein kleines Bild und so ein kleiner Text nur dabei. Und da wusste ich aber auch schon, boah, das sieht so, so toll aus. Was ist das? Und dann ging es halt weiter, ne? Dann hat ein Freund von uns auch, ein gemeinsamer, hatte das Spiel oder hatte die Demo von dem Spiel. Und dann hat man das erste Mal auch diesen Opener oder den Anfang des Intro gesehen sozusagen, wie die Lokomotive reinfährt. Heutzutage ja, die das Spiel quasi salonfähig gemacht hat oder nicht salonfähig, aber die es zum Standard erhoben hat, für gelungenes Storytelling gehört eine gescheite Videosequenz und das hat dann damals ja vollkommen umgehauen, das ist wohl wahr. Ja. Also bei Final Fantasy VII wurde aber mal von Square alles richtig gemacht. Sowohl die Werbung, wie sie platziert worden ist, als auch Demos, die man spielen konnte und das Ganze drumherum. Denn da hat Square wirklich einen Hype erzeugt, wie ja danach nie wieder, meiner Ansicht nach. Mhm. Ja, für uns persönlich auf jeden Fall, denke ich. Und ja, gut, für uns persönlich ganz klar. Aber ich gebe dir recht, ich denke auch, in seiner Gesamtheit, das war schon was ganz Besonderes. Genauso wie Resident Evil damals für die PlayStation. Ja, da haben wir uns gegenseitig sehr gehypt. Richtig, da wollte ich mal kurz noch eine Anekdote zum Besten geben. Hypes kann man ja auch wiederum auf verschiedene Art und Weisen übertragen. Wir hatten ja jetzt schon dieses bei Freunden gucken, demoartige und auch mediale Hypen durch Werbung, durch Magazin. Aber ein Hype, der mit am interessantesten war, auch zum Erleben, ist dieser Mund-zu-Mund-Propaganda-Hype. Deine Freunde erzählen dir von einem Spiel, was du nicht kennst, wo du auch noch nichts von gesehen hast. Und die erzählen dir so lebhaft von diesem Spiel, dass dich das so mitreißt, dass du auch davon überzeugt bist, dass es gut sein muss, dass du es auch unbedingt spielen möchtest. Und das war ja tatsächlich bei Resident Evil der Fall, als du und ein Kollege mir damals von diesem Spiel erzählt habt. Und ich kannte das ja wirklich gar nicht. Ich hatte da Bilder im Kopf aller Super Nintendo, weil ich konnte ja mir diese PlayStation-Grafik noch nicht so 1A vorstellen. Und ich konnte das gar nicht glauben. Diese Geschichten, die dabei rumkamen, das klang so spektakulär wie halt in einem Film. Und wirklich beeindruckend. Und tatsächlich, das Spiel konnte dann damals auch in meiner beschränkten Fantasie mithalten. War trotzdem gut. Aber das hat mich dann halt, allein diese Erzählung hat mich so fasziniert und angefeuert, dieses Spiel unbedingt spielen zu wollen. Also durchaus gehypt. Das ist auch interessant. Heutzutage eher selten, weil ein kurzer Klick oder Suche bei Google reicht, um alles zu erfahren, was man wissen möchte. Bilder und Texte. Aber früher, vor 20 Jahren, als das Spiel rauskam, da war das durchaus noch nicht so, dass man da sich anderweitig informieren konnte. Also die eigene Fantasie, das kristallisiert sich ja immer mehr heraus, ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Faktoren für einen Hype, um einen Hype zu generieren, einen persönlichen. Und Innovation finde ich auch, wenn etwas neu ist, wenn etwas andersartig ist. Also da reflektiere ich persönlich sehr stark drauf, ne? Und du hast es ja gerade auch beschrieben, das war neu, man konnte sich das gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie das war, als du das erste Mal dann auch wirklich Resident Evil gesehen hast. Ja, also tatsächlich, in der Fantasie sah es natürlich dann aus wie ein Film. Das Spiel fing auch wie ein Film ja an, hatte ja dann diese ja, allerdings. Schauspieler. Das war schon ganz, war schon nicht schlecht. Aber auch so, ich meine, wenn man daran gewohnt war, Spiele zu spielen, die aussahen wie Super Mario. Gut, ich hatte auch schon andere PlayStation-Spiele zu dem Zeitpunkt gespielt, aber Tekken 1 oder NBA 97, die sahen nicht wirklich schön aus. Vielleicht dazu war Resident Evil natürlich auch schon ein Grafikknaller. Von daher, es war anders als meine Vorstellung, aber trotzdem gut. Und das ist ja dann auch nochmal ein angenehmer Nebeneffekt, dass das dann wirklich mit dem Hype mithalten kann. Ja, und also, das war zumindest früher, finde ich persönlich, eher gegeben. Also all diese Spiele, wie ob Super Mario, Resident Evil oder Final Fantasy VII, die haben ihre Erwartungen komplett erfüllt. Richtig. Zum damaligen Zeitpunkt. Da habe ich auch so eine gewisse These. Okay, mal raus damit. Thema. Ja, ich habe viele Thesen heute. Ich glaube eher, dass es eben vielleicht zu heute früher einfach anders lief. Heute wird jedes Spiel gehypt mit tausend Videos bei YouTube und auf den ganzen Portalen, die über Spiele berichten. Hm. Überall heißt es, ja, der neue Knaller von so und so und der neue Ego-Shooter-Hit von so und so. Jedes Spiel wird erstmal gehypt und sobald es auch nur ein bisschen sich abhebt von anderen, ist es der Überhype und die meisten Spiele können da einfach nicht mithalten. Die sind gut, nett, manchmal auch sehr nett, aber einfach die Hype-Wolke, die sich voll drüber aufbaut, dem wird das Ganze nicht gerecht. Und früher wurden halt auch nur Spiele wirklich gehypt, aufgrund von mehreren Faktoren. Einfach, weil sie wirklich auch gut waren, weil das der Publisher wirklich dran geglaubt hat. Gut, das tun sie heute natürlich auch, aber damals waren das halt wirklich einzelne Highlights auch in der Publishing-Historie der entsprechenden Firmen. Da kam nicht jede Ecke Teil 2, Teil 3, Teil 4 vom letzten Battlefield raus oder so. Sondern so ein Final Fantasy, so ein Resident Evil, die waren trotz Vorgängern ja mehr oder weniger auch neu für viele Leute auch dann im Westen der Welt. Das ist nochmal, finde ich, ein kleiner Unterschied zu früher gewesen. Mhm. Ja, wenn wir nochmal so ein bisschen auf unsere persönliche Historie schauen. Hast du noch ein Beispiel für ein Spiel, wo du gehypt warst? Ja, ein paar. Und drei kann ich auf einen Schlag nennen. Und die ja. haben alle auch eine gewisse Verbindung miteinander. Ich war damals und bin es heute eigentlich auch noch stolzes Mitglied vom Club Nintendo. Dazu gehörte auch monatlich oder jeden zweiten Monat, weiß ich gar nicht mehr, die Club Nintendo Zeitschrift. Und das war für mich damals halt auch die größte Informationsquelle von über Videospiele. Also wir reden hier wirklich von Anfang der 90er, Ende der 80er. Und da gab es viele Spiele, die ich nicht kannte, die aber ziemlich cool aussahen. Und hauptsächlich waren die illustriert durch ein paar Screenshots, klar, aber auch durch wirkliche Comicbilder. Und manche Sachen sahen halt so extrem cool aus, wie zum Beispiel Mega Man. Ich fand allein diesen Typen mit seiner Armkanone so cool, oder auch Metroid. Das sah alles so faszinierend aus und auch vollkommen ungewöhnlich. Und ich wollte dieses Spiel unbedingt spielen, nur ich kam nicht dran, ich kannte keinen, der sie hatte. Und man konnte sich damals ja auch nicht jedes Spiel kaufen, im Gegenteil. Man hat sie irgendwie geschenkt bekommen. Und das waren halt so Spiele, oder auch Kid Icarus, die sahen so toll aus, die habe ich mir auf den Seiten 100-mal angeguckt und letzten Endes nie gespielt. Aber für mich selbst war ich so gehypt, dass ich sie unbedingt haben wollte. Und das damit verbinde ich auch heute noch so eine gewisse schöne Erinnerung quasi, obwohl ich es nie gespielt habe. Klar, inzwischen habe ich Metroid und Mega Man und wie sie alle heißen gespielt. Nur da habe ich mich selbst gehypt, einfach nur durch die Bilder und vor allem durch die Illustrationen in dem Club Nintendo Magazin. Gut, da ist natürlich die kindliche Imagination tatsächlich noch ein bisschen stärker ausgeprägt. Natürlich. Man sieht ein Bild und wow, schon ist mal geil. Ja, aber ich glaube tatsächlich, was du auch gerade sagtest, heute ist man so überhyped, von so vielen Sachen prallen auf dich ein. Wenn ich heute noch mal jung wäre und ich würde das Internet anstellen und ich würde von allen Seiten so viel Material bekommen, ich wüsste gar nicht, was ich damit machen sollte. Ich glaube, ich würde platzen. Das kann ich mir ganz schwer vorstellen, was wie das man spielen? Die heutige Gehirne verarbeiten. Ja, das war doch anders. Das war tatsächlich noch ein bisschen anders. Ja. Aber nochmal kurz als Nachtrag. Es ist ja wirklich so, man hat ja auch früher, ich weiß noch, meine Tante war damals Powerkäuferin beim Quelle- oder Otto-Katalog. Die hatte halt auch immer zu Hause dann diese gebundenen Ausgaben von diesem Katalog. Also wirklich Premium-Käuferin. Und ich habe immer auf die Spieleseiten geblättert und dann auf die Videospieleseiten. Und dann hattest du immer halt das Bild von dem Cover und noch ein Screenshot. Und allein anhand dieser beiden Bilder hat man sich ja schon angefangen auszumalen, wie das Spiel wohl sein könnte, wenn das Cover sehr cool aussah, wenn das Bild ansprechend aussah. Und so war das ja auch. Aufgrund von mangelnden Informationsquellen, gerade als Kind, hat man ja auch nicht die Möglichkeit gehabt, sich jedes Magazin zu kaufen oder überhaupt ein Magazin zu kaufen. Da habe ich wirklich tatsächlich viele solchen Bestellkatalogen mir angeguckt. Ja, die kenne ich auch noch, da habe ich auch gerne reingeschaut. Und ich hatte irgendwo, ich glaube im Fix und Foxy oder so, da war eine Werbung von dem Spiel Zool. Der eine oder andere mag es kennen. Das war so ein Ninja, was ist das? Katze? Nee, das ist so ein schwarzes Ding irgendwie. Ja, ja. Ich weiß es bis heute nicht. Ich glaube, es ist kein gutes Spiel, aber ich habe das gesehen und ich fand es so cool. Aber ich habe es bis heute nie gespielt. Das sollte ich mal nachholen. Zool. Oder vielleicht auch nicht. Zool. Fällt mir gerade so ein. Steht gar nicht auf meiner Liste, aber ja. Was auf meiner Liste noch steht allerdings, ist ein Spiel, was ich aufgrund meiner adoleszierenden Art und meinem Bedürfnis nach Gewalt, das ich damals hegte, ganz oben auf meiner Liste habe stehen lassen. Das war nämlich Thrill Kill. Ein Beat'em'up, was eher mittelmäßig war von spielerischer Qualität her, aber es war das böse Spiel, das böseste Spiel, was man sich damals hätte kaufen können. Also hätte theoretisch kaufen können. Theoretisch kaufen können. Das waren vier geisteskranke Typen und Frauen, die aufeinander eingedroschen haben und sich gegenseitig irgendwie alles rausgerissen haben. Ja, böses Spiel. Und ich weiß noch, wir haben uns damals, jetzt kann man es ja sagen, eine gebrannte Version irgendwie geholt, direkt nach Release. Und haben, glaube ich, für ein gebranntes Spiel, ich glaube, 60 Mark bezahlt. Und dann haben wir das nachher noch weiter gebrannt natürlich und haben uns das so geteilt. Und ich habe es damals gespielt und muss sagen, damals fand ich es toll. Und ich habe es letztens mal als emulierte Version mir nochmal geholt und muss sagen, nee, Das ist nicht toll. Das war, glaube ich, auch noch nie wirklich toll. Es war interessant, weil es mal was anderes war als der übliche Beat'em'up, weil du halt viermal gleichzeitig hattest, die sich geprügelt haben. Aber es lebte halt, das lebte wirklich von seinem Hype, von seinem Ruf, der ihm vorausgegangen ist, als unfassbar brutales Spiel. So brutal, dass EA es ja am Ende gar nicht mehr publishen wollte. Und ich glaube tatsächlich, die Version, die man dann noch hatte, es gab ja niemals eine richtige Verkaufsversion von diesem Spiel. Ja, ich glaube auch, selbst die Version, die ich hatte, war geschnitten. Also es gab da einige Endszenen, die da nicht enthalten waren. Allerdings, alles im Game war da, also Finishing Moves und so weiter, war alles da. War sogar auf Deutsch, glaube ich. Ganz komisch, ein Kuriosum auf jeden Fall. Ja. Aber das trägt sich ja weiter, ne? Also wenn ich mir heute anschaue, Hatred, ne, bestes Beispiel, Formel Gewalt funktioniert nach wie vor. Richtig, und wie man festgestellt hat, es gibt keine schlechte Publicity. Leute haben das in der Luft zerrissen und es ist ja so grausam und so furchtbar und so schrecklich und trotzdem kennt es jedem ein Begriff. Leute, die das Spiel niemals hätten sich geholt hätten und niemals sowas davon gehört hätten, können auf einmal sagen, Hatred, das ist so das Ballerspiel, wo man da so einen Amoklauf machen kann, oder? Und ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei dahingestellt, aber der Hype um das Spiel ist da und der wird sicherlich allein dadurch auch mehr verkaufen, als es ohne diese negative Berichterstattung der Fall gewesen wäre. Oder sagen wir nicht negative Berichterstattung, sagen wir mal einseitige Berichterstattung. Das Spiel wird sogar in der, also das Interview mit den Machern, also gibt's, wird in der neuen GameStar sogar veröffentlicht oder ist veröffentlicht worden. Das hat mich sehr gewundert. Da hat sich einer der Entwickler zum Thema Gewalt und überhaupt Intention von Hatred geäußert. Fand ich okay, also kann man machen, ne? Warum soll man die nicht ihre Meinung bekunden lassen? Im Endeffekt, es ist ja so, dass man das so stehen kann, wie man möchte, aber es ist nur ein Spiel. Das ist wirklich nur ein Spiel und gut, das ist nochmal ein Thema für sich, aber ich finde darüber, sich so aufzuregen und diesen Hype dann aufzubauen, naja. Also es ist die billigste Art, meiner Meinung nach, einen Hype zu generieren. Die verbotene Frucht hochzuhalten, da gehört eigentlich gar nicht so viel dazu. Ich wollte gerade sagen, es funktioniert. Aber es funktioniert. Ich glaube, Silent Hill, das war für mich auch nochmal so eine Sache. Als das damals rauskam, da habe ich mir das Spiel auf Englisch sogar zukommen lassen und habe da einen horrenden D-Mark-Betrag für bezahlt. Deutschmark. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, so viel Geld für ein Spiel auszugeben. Unglaublich. 60 Mark. Ja, und wie ist es heute? Sind wir heute tatsächlich resistenter gegen den Hype? Prallt es, so wie du eingangs erwähntest, wirklich von uns ab? Ja, ich glaube, Hype ist immer dann noch so eine etwas persönliche Sache und man kann sich selbst oder man kann sich als Freidenker leicht in einen eigenen Hype einsteigen oder reinsteigen lassen. Mein letzter wirklicher Hype, wo ich schon 2-3 Jahre bevor das Spiel überhaupt rauskam, schon anfing, alles darüber aufzusaugen, was ich da auch nur gehört habe, war, und das ist vermutlich jetzt eine totale Überraschung, aber The Last of Us. Ich habe damals erfahren, dass da diese Firma, ich habe damals ja auch noch kein Uncharted gespielt, an einem Spiel arbeitet und ich fand das Szenario so super interessant. Mhm. Der erste Teaser-Trailer war schon faszinierend, diese Welt mit dieser apokalyptische Welt, mit diesen Monstern, die keine Zombies waren, und diesen beiden Leuten, die da versuchen zu überleben. Fand ich schon so interessant und habe dann den ganzen Weg verfolgt und habe immer die Entwicklung weiter auch verfolgt. Und war damals ja, als wir auf der Gamescom waren, auch sehr verärgert, dass man nichts Neues über das Spiel hätte erfahren können oder wenn. Man hätte da den ganzen Tag verbringen können, um da reinzukommen. Und als das dann rauskam, war ich entsprechend auch sofort am ersten Tag da und habe mir dann alles dazu geholt und aufgesogen, was es nur gab. Und das ist vielleicht auch so der Fall, wo man ein bisschen sieht, wie das heutzutage läuft mit Hypes. Denn ich konnte wirklich alles nachverfolgen. Ich konnte die Entwicklung nachverfolgen. Ich konnte schauen, was gibt's Neues. Es gab auf der Homepage immer wieder Updates, Konzeptzeichnungen, kleine Spielereien zwischendurch. Mal hier ein Teaser, mal dort ein Teaser. Interviews. Da kann man sich einen schönen Blick erstmal machen in das Spiel an sich. Und wenn das einen nicht abschreckt, weil die irgendwie einen Scheiß erzählen oder zeigen, baut sich das immer weiter auf. Und das ist dann kulminiert an dem Tag, wo es rauskam und ich nicht aufhören konnte, bis heute dieses Spiel zu spielen. Das ist mal für mich der perfekte Fall eines gelungenen aktuellen Hypes. Andere Spiele, die ähnlich, wo man weiß, die sind gut, da ist man auch zum Teil gehypt, aber nicht so, dass man sagt, wow, ich will alles wissen, sondern man fragt, wann das, oder man guckt, wann es rauskommt, man holt es sich und man freut sich. Beispiel Mortal Kombat 10. Ich weiß, dass es super sein wird, ich freue mich drauf schon seit Mortal Kombat 9, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin gehypt, sondern einfach nur, ich weiß, was ich erwarten kann und das möchte ich. Und das hole ich. Ich habe direkt das Gegenbeispiel. Ähnlich gehypt war ich von Watch Dogs und meine Erwartungen wurden mitnichten erfüllt. Also das, ich habe es ja schon mehrfach hier geäußert, wie enttäuscht ich von Watch Dogs bin. Es ist kein schlechtes Spiel, aber ich war überhyped. Ich habe einfach zu viel erwartet von dem, was ich da gesehen habe, wie es inszeniert wurde, von der Geschichte. Nichts wurde erfüllt, rein gar nichts. Sehr, sehr traurig. Und ich muss sagen, ich bin jemand, der ein bisschen sich anders hypen lässt. Also ich sehe was und merke dann schon, das ist geil, das will ich haben. Aber ich bin auch in der Lage, einen Riegel davor zu schieben. Jüngstes Beispiel ist The Witcher. Okay, ich habe mir jetzt die neue GameStar geholt wegen dem Witcher, aber prinzipiell möchte ich gar nicht mehr so viel sehen. Ich möchte gar nicht sehen, wie sieht die Spielwelt aus. Ich überfliege auch einen Text, wenn ich den lese dann und ich merke, oh, da wird Geschichte erzählt, das will ich gar nicht alles wissen. Das soll mir das Spiel mal schön selbst erzählen. Und ich möchte auch nicht wissen, wie viele Städte es gibt und so weiter und wie die aussehen und was für Leute da rumlaufen. Das möchte ich gar nicht wissen, aber so grundlegende Sachen, ne? Tatsächlich, wie groß ist die Welt, wie viele Stunden werde ich unterwegs sein und so weiter, das interessiert mich dann wieder. Aber so im Detail, da möchte ich mir die Überraschung nicht verderben lassen. Trotzdem hypt es mich. Ja, das ist ja auch relativ interessant, weil man kann sich was kaputt hypen, indem man sich zu viel informiert. Und da frage ich mich immer wieder, wie das in einer seriösen Berichterstattung immer noch der Fall sein kann. Ich wusste, wie The Walking Dead Season 1 endet, als ich es noch nicht gespielt hatte. Ich hatte mir nur eine ganz schnöde Review angeguckt auf Game Trailers, eigentlich einer relativ guten Seite. Oh, ja. Und da musste ich direkt schon sehen, was passiert am Ende. Und das hat mich sehr geärgert, weil ich meine, es war im Prinzip nicht ganz so überraschend, aber allein, dass ich wusste genau, wann es passiert, hat dann doch dem Moment so ein bisschen die Intensität geraubt. Und das sind Sachen, die dann, man freut sich tierisch, aber hätte mir jemand während dieser ganzen Entwicklungsprozesses von The Last of Us verraten, wie das endet, dann hätte ich mir auch gedacht, ach, na super. Ja, ist für mich eh unverständlich. Also gerade Spieler, die wirklich nur auf Narration aus sind, dass man dort ganze Reviews in 10-minütiger Länge veröffentlicht, verstehe ich nicht. Also wer guckt sich das an? Ich würde es auch nicht tun. Richtig. Ich habe es mir angeguckt, aber ich unter der Prämisse, weil ich mir dachte, okay, cooles Spiel, aber vermutlich werde ich es nicht spielen. Also habe ich mir die Reviews angesehen und dann habe ich angefangen, das zu spielen und habe gemerkt, das ist der Hammer. Also das ist so eine Art Anti-Hype. Ein Spiel, was ich eigentlich gar nicht interessant fand, was sich aber erst im Nachgang als großartig herausstellte, hypt einen dann quasi schon für den Nachfolger. Das sind die schönsten Momente, finde ich. Ja. Diese kleine. Aber wie gesagt, im Augenblick gibt es wirklich relativ viele Hypes, die nach hinten losgehen, einfach weil auch vorher die Werbemaschinerie ohne Ende angekurbelt wird und Magazine bestochen werden, um da euphorische Reviews zu schreiben oder zumindest euphorische Werbung abzudrucken. Und Watch Dogs, eines der besten Beispiele, was da ja für ziemlich coole Werbung gemacht worden ist, diese Sachen, wo sie Leute mit einem Handy ausgestattet haben, was angeblich auch diese Fähigkeiten aus dem Spiel hat und dann wurden da Ahnungslose mit reingelegt. Dem sie dann so getan haben, dass sie wirklich die Ampeln ausstellen und solche Sachen. Recht aufwendig gemacht, recht cool gemacht. So, das Spiel konnte dann anscheinend nicht mithalten. Ich habe es noch nicht gespielt, weil mich der Hype halt nicht gepackt hat. Aber geht ja auch aktuell weiter. Spiele, die großartig gehypt werden und dann vielleicht auch gar nicht mal so schlecht sind, aber so verbuggt und so unfertig rauskommen, dass sie einfach dann erst recht die volle Wucht der Enttäuschung zu spüren bekommen, weil sie theoretisch gut sein könnten. Aber es noch nicht sind. Ja, nein, zu Recht. Ich finde, das geht so nicht. Und das ist aber, das macht mittlerweile das System irgendwie. Ubisoft mal wieder. Ubisoft mal wieder zu nennen, ja. Ja, wir haben da Assassin's Creed, wir haben Battlefield, wir haben da aber auch dann Titel wie zum Beispiel, sag schon, Far Cry von Bungie. Nee, das kommt ja anscheinend gut an. Ich komme mit Destiny. So, Destiny. Das ein Spiel, was auch einen Mega-Hype hatte. Und Bungie macht jetzt konsolenübergreifend den ultimativen Super-Shooter, um alle Shooter zu beenden. Und letzten Endes war es ein technisch nettes Spiel, was einen aber prinzipiell nichts Fesselndes geboten hat, außer Grinden und Looten und Leveln. Und einem quasi das Geld aus der Tasche zieht, wie ja, das ist jetzt generell eh der. Ja, wobei man muss auch sagen, das Spiel hat seine Fanbase mittlerweile. Ne? Also da ist die Enttäuschung scheinbar zum Teil überwunden. Ne? Also die Leute, die dran geblieben sind, die bleiben auch dran, scheinbar. Also das höre ich immer wieder. Ja, gut, man muss sagen, die Leute haben dich dafür auch das teilweise für teures Geld und noch teurer gekauft. Und wenn man schon hat, dann kann man es ja auch spielen. Und wie man hört ja oft auch gerade jetzt bei Oblivion, bei Destiny, dass das Gameplay ja in Ordnung ist. Ja. Darum geht es ja im Endeffekt. Und wenn man im Multiplayer Spaß hat, und das ist ja im Augenblick eher das Kernthema, dann gerade bei Shootern, dann passt das. Ich find's doof. Tja. So, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Ja, abschließend können wir sagen, kann man sagen, ist halb gut oder ist halb nicht so gut. Ich würde ja meinen, Hype ist per se erstmal was Schönes. Die Vorfreude. Nennen wir es doch Vorfreude. Ja. Vorfreude klingt doch viel besser als Hype. Das klingt wirklich schön, ja. Das klingt schön, das ist wie Weihnachten. Klar, wenn Weihnachten dann ist, dann oder Weihnachten dann gewesen ist und so weiter, dann ist es dann auch schon wieder vorbei. Okay. Ne? Manchmal kriegt man was geschenkt, was jetzt nicht so toll ist. Aber eigentlich ist Weihnachten doch schön. So. Ne? Also ich bin für den Hype. Ja, lange lebe der Hype. Wenn ein Hype kommt und einen mitreißt und dann noch gerechtfertigt ist, was Schöneres kann es doch gar nicht geben. Heute habe ich mal Back to Bit gekapert und es geht nicht um ein Spiel, sondern um ein E-Book. Es ist die Rede von Lenhardt, Spielejahr 1984, 50 Computer- und Videospielklassiker. Und wie der ein oder andere vielleicht schon richtig vermutet hat, es handelt sich hierbei um Heinrich Lenhardt, der Mensch, der unter anderem die Powerplay, die Videogames, die PC-Player, das Buff-Magazin und die Chip-Powerplay zuletzt 2012 gegründet hat, also eine Koryphäe des deutschen Videospiele-Journalismus. Und der gute Heinrich hat 1984 seine Karriere angefangen bei der Happy Computer und es muss ein sehr prägendes Jahr gewesen sein, denn er nimmt dies zum Aufhänger seines ersten Buches, was halt die besagten 50 und Computer- und Videospielklassiker beschreibt. Und es sind tatsächlich interessante Titel dabei, meiner Meinung nach, die er da benennt, und prinzipiell gliedert sich jede Spielebeschreibung ähnlich. Es gibt immer einen Screenshot dabei, dann gibt es Entwickler, Publisher und Plattformen, die da genannt werden. Dann beschreibt er immer relativ humorvoll, worum es in dem Spiel geht oder ging, und bezieht auch so ein bisschen das Jahr mit ein, also dass man da so einen Link auch zu der Zeit bekommt und so ein Zeitgefühl entsteht. Hat dann so ein paar Hintergrundinfos, meist sind das so kleinere Entwicklerinterviews, Presszitate und dann immer so eine kleine Neubetrachtung des Spiels. Und ich muss sagen, viele Spiele kannte ich. Da sind unter anderem Klassiker drunter wie Boulder Dash, Elite, das ist so ein Riesenthema für ihn und da hat er auch mehrere Interviews und so weiter. Ghostbusters, Impossible Mission, sehr, sehr cooles kleines Spiel, du kennst es. Nein. Sicher, du hast mir davon glühend erzählt. Ghostbusters Impossible? Impossible Mission ist das. Ist das doch auch mit den Fallen, weißt du? Oh, diese. Sicher, dass das nicht der Texas Pad war? Das würde mich wundern. Naja, egal. Montezumas Revenge ist auch noch genannt, Pitfall 2. Aber dann hat er auch noch so kleinere Sachen, die wirklich kein Mensch kennt. Space Pilot beispielsweise kenne ich gar nicht. Kaiser habe ich schon mal gehört. Bob. Ja, Kaiser, die große Wirtschaftsorganisation. Ja, jetzt habe ich's. Amazon heißt eins. Und das ist wirklich ganz interessant beschrieben und einfach ein tolles Zeitzeugnis. Es wird auch genannt, dass er sich vorstellen könnte, für die nächsten Jahre auch nochmal so Bücher rauszubringen, also dann chronologisch nach oben gehen, quasi 84, 85, 86 und so weiter. Erfordert jetzt vielleicht nicht unfassbar gutes schriftstellerisches Know-how, aber ist eine ganz schöne Sache, die ich mir gerne durchlese und so kurz vorm Einschlafen ist das, glaube ich, gute Lektüre. Es sind so 234 Seiten, relativ teuer, wenn man es mit einem normalen Buch vergleicht. Das ist 7,94 €, also knapp 8 Euro für das Buch. Aber meiner Meinung nach lohnt sich das durchaus, wenn man sich für das Thema interessiert, wenn man so ein bisschen retroaffin ist. Und ich denke auch zum einen natürlich für Leute, die die Zeit einfach miterlebt haben, und zum anderen auch für junge Menschen, die einfach wissen wollen, wie war das damals? Was hat die Leute so begeistert? Welche Spiele sind das? Welche Prinzipien kamen da auf? Und es ist wirklich drollig, kann man nicht anders sagen. Und wenn man sich das mit der heutigen Spielelandschaft vergleicht, das sind Welten. Und die Leute hatten damals einfach mehr Fantasie. Das ist schön. Da waren Text-Adventures noch mit das Nonplusultra. Und schön, schöne Sache. Im Übrigen möchte ich hier mal ein bisschen Werbung machen für den Spieleveteran-Podcast. Ohne, dass wir jetzt irgendwelchen Bezug zu diesem hätten. Ich finde ihn allerdings sehr gut und sehr sympathisch. Die alte Riege der damaligen Journalisten ist dabei. Zum einen ist das der Anatole Locker, der Jörg Langer, Winnie Forster und Boris Schneider-Johne. Und ganz interessant, ich habe mir mal angeschaut, was diese Menschen denn heute machen und ob sie heute noch mit Computern was zu tun haben. Der Anatole Locker beispielsweise hat jetzt ein 3D-Drucker-Startup gegründet. Ist ja jetzt der heiße Shit sozusagen. 3D-Drucker, mal gucken, was uns da so erwartet. Jörg Langer kennt man von Gamers Global, der unter anderem auch mit dem Heinrich Lehnert zusammen kooperiert. Also man muss dazu sagen, Heinrich Lehnert wohnt derzeit in Vancouver und die skypen immer und haben so ein verschiedenes... Das ist nämlich der heiße Shit, ne? Die skypen und darum sind die dann in Verbindung und machen auch Videos und ja, jedenfalls machen die was zusammen. Das finde ich schön, dass da noch eine Verbindung ist. Winnie Forster, der leitet seit 2002, meine ich, den Fachbuchverlag Gameplay, und da kann man auch ganz interessante Bücher zum Thema sich holen, und wenn man mal so ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen will, da ist man gut beraten, und ich finde es einfach schön, dass wir Deutschen da auch ein bisschen was aufwarten können. Boris Schneider-Johne arbeitet für Microsoft und ist ein sehr, sehr sympathischer, hochintelligenter Mensch. Wikipedia sagt mir, dass er in dem Mensa-Club ist. Und wem Mensa-Club. Ja, das ist ja ein Club für Hochbegabte. Ja, sympathische Nerds auf ihre Art. Ja, Videospiel. Nicht so wie wir. Wir sind ätzende Noobs sind wir. Ja, wie gesagt, Spiele-Veteran-Podcast, wer ihn nicht kennt. Also, Moment, wer unseren Podcast kennt und den Spiele. Es ist auch egal. Wir sind der größere Podcast. Genau. Wir sollten uns dankbar sein, die alten Säcke. Richtig, wenn ihr das hört, dann macht auch mal Werbung für uns. Ja, das war es im Grunde auch schon. Bitte noch ein kleiner Nachtrag. Impossible Mission kenne ich nicht. Ich musste mich gerade mal informieren, weil eigentlich weiß ich, wovon ich rede. Infernal Runner ist das Spiel, von dem ich dir erzählt habe. Ich habe das gerade ein bisschen durcheinander gebracht. Genau, Infernal Runner ist das mit den Fallen. Impossible Mission ist das aber mit dem begnadeten Sprachsample am Anfang. Ja. Stimmt, genau. Und was grafisch auch relativ interessant war, weil es ja durchaus gute Animationsbewegungsläufe hat. Ungewöhnlich für die Zeit. Ja, auf jeden Fall ein Spiel, was so herausgestochen und gestochen ist. Final Runner ist so der dreckige Bastard von diesem Spiel. Ein geiles Spiel übrigens. Auch heute noch super. Ja. Und wie gesagt, ich verlinke euch mal das Buch und schaut doch mal rein. Das war's. Weiter geht's mit was? Im Indie-Flash. Geht es heute um ein Spiel, was ich sehr erwartet habe, wo ich ja schon fast ein bisschen gehypt war. Und die Rede ist natürlich von Hotline Miami 2. Und ich kann euch sagen, ich bin ein ruhiger Typ. Ja? Gelassen, stets ausgeglichen. Aber dieses Spiel hat mich doch dazu gebracht, meinen Controller beinahe gegen die Wand zu schmeißen. Denn es ist unfassbar schwer. Nicht nur, dass es von der Story her sehr krude ist, was aber auch okay ist. Ne? Also das Psychedelische und so weiter ist vielleicht ein bisschen too much, aber egal, mir geht's bei Hotline Miami eher um Spielmechanik und der zweite Teil bietet auch eine gute, wenn sie auch nur gut ist und nicht sehr gut wie der erste Teil. Ich würde auch gar nicht sagen, es ist mehr vom selben, wie ich beim letzten Podcast so vermutet habe, es ist schon anders. Also erstmal hat man offenere Welten, möchte ich sagen, jetzt nicht riesig offen oder so, aber man hat größere Räume und es gibt prinzipiell weniger Wege, dort die Aufgabe zu absolvieren. Also das heißt, möglichst schnell viele Gegner über New Orleans zu schicken. Das Spiel stockt immer, weil man ständig stirbt, weil man das Level in- und auswendig kennen muss, weil man warten muss auf Gegner, weil man Gegner hervorlocken muss. Und ja, beim ersten Teil kommt man durchaus schon mal schnell, möglichst schnell auf Gegner zustürmen und das Level dann so säubern. Da muss man schon ein bisschen mehr mit Bedacht vorgehen. Was ich jetzt erstmal vielleicht positiv anhören mag, ist aber eher frustrierend, weil es unfair ist. Man sieht Gegner teilweise nicht, man kann nur ahnen, wo Gegner stehen. Und ja, nach dem 30. Versuch, sage ich mal, dann hat man irgendwann raus, okay, der steht jetzt irgendwo da und da schieße ich jetzt mal nach oben. Und wenn man eine Blutfontäne irgendwie spritzen sieht, dann merkt man, aha, ich habe getroffen. Und das ist echt saumäßig hart. Trotzdem, muss ich sagen, bleibe ich dran. Ich will dieses Spiel zu Ende bringen. Ich bin jetzt, glaube ich, wenn das Spiel 26 Level hat, dann, ja, dann fehlen mir noch zwei. Ich hab das irgendwo gehört. Ich glaube, mehr gibt's auch nicht. Und dann ist es durch. Und ja, leider muss ich sagen, da bin ich auch echt froh, dass es durch ist. Also beim ersten Teil hatte ich ja noch nach Beendigung das Gefühl, ich möchte mehr haben. Und ich glaube, das wird nicht passieren. Wenn der zweite Teil dann beendet wurde, dann ist auch erstmal Schicht im Schacht. Denn es ist Stress, purer Stress. Und ja, die Entwickler hatten ja auch gesagt, dass jetzt mit Teil 2 abgeschlossen ist, die Hotline Miami-Geschichte, da wird nichts mehr kommen. Also bist du vermutlich dann doch tatsächlich erlöst. Finde ich doch ein bisschen schade, also dass man das so sagen muss. Es gibt ja diesen Level-Editor, der wohl, ich weiß gar nicht, ob der schon freigeschaltet ist oder ob der noch kommt, wo dann die Fans Levels kreieren können und so weiter. Aber ja, da ist die Luft schon ein bisschen raus. Was ich aber sagen muss, es gibt schon nette Neuerungen. Es gibt zum Beispiel, man spielt ja unterschiedliche Figuren. Und eine Figur, er tritt immer im Doppelpack auf. Da spielt man nämlich einen Mensch mit so einer Motorsäge oder Elektromesser. Das kann man nicht so genau erkennen, weil es ja so pixelig ist. Und jemand mit der Pistole. Also der läuft dann immer hinter einem. Und das Messer macht schon Spaß. Also das ist schon sehr effektiv und fühlt sich einfach, wenn man das so sagt, klingt das sehr komisch, aber es fühlt sich einfach gut an, da durch die Gegend zu mähen. Und oha, Gewaltdiskussion. Ja, aber ich hatte an anderer Stelle schon mal gehört, dass Hotline Miami ja fast wie ein Gemälde funktioniert. Also wenn man nachher dazu gezwungen ist, quasi das Schlachtfeld nochmal rückwärts zu verlassen, weil man zum Ausgang geht und dann sieht, was man so angerichtet hat, dann ist das ein durchaus sehr befriedigendes Gefühl, weil und auch sieht auch irgendwie schön aus. Also, ne, das ist ja ist ja alles Pixel, muss man dazu sagen. Ist ja jetzt nicht realistisch oder so. Ne? Ja, es sieht, man denkt sich so, oh ja, wunderbar, das ist mein Werk. Ich habe es geschaffen. Du freust dich auch schon auf Halo, kann das sein? Nein, wirklich nicht. Das sehe ich sehr unterschiedlich. Aber wie gesagt, Hotline Miami 2 auch nur zu empfehlen, wenn man den ersten Teil wirklich gespielt hat. Ich glaube, dann ist man, wenn man mit dem zweiten Teil anfängt, dann ist man überfordert. Mit allem. Ja. Ja, der erste überfordert einen schon teilweise. Ich hatte das bei dir mal angespielt und fand das schon cool. Es ist ein Spiel, bei dem man viele Tode stirbt und auch viele Tode austeilt. Der Look macht natürlich und auch die extrem coole Musik dabei, die einen auch wirklich hypnotisiert teilweise, dass das ganze Geschehen nochmal richtig umrandet. Das hat schon seine ganz eigene Ästhetik, wie du schon sagtest. Und Teil 1 hatte ich mir damals ja auch bei Steam geholt, weil das irgendwann mal super günstig war. Da habe ich gesagt, was kostet die Welt, ne? Und das werde ich, glaube ich, jetzt auch demnächst mal anfangen, weil ich habe auch mal Lust, wieder ein bisschen mehr jetzt am Rechner zu spielen. Und wozu habe ich mir damals dieses blöde Pad gekauft, wenn ich es nicht einsetze? Deswegen, es wird mal wieder Zeit. Und der erste Teil, wie gesagt, hat auch noch mal mehr dieses Flow-Gefühl. Da kann man so schön durch Swappen, gibt's das? Hört sich irgendwie richtig an. Slurpen. Man slurpt da so besser durch, ne? Ja, auf jeden Fall, Flow ist da. Und wo du gerade die Musik erwähntest, also da ist der erste Teil auch, er trifft da eher meinen Nerv. Also der ist eher treibend und rhythmisch und ja, noch mehr Retro. Und der zweite Teil hat dann schon so eine leichte melancholische Note. Ist aber immer noch sehr, sehr gut. Das muss ich schon sagen. Ja, ein bisschen schade. Ein bisschen schade, dass ich nicht euphorisch hier sprechen kann. Aber so ist das ja manchmal, ne? Mit dem Hype und so. Ja, du sagst es. Und das war der Indie-Flash. Ja, der Podcast neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Und das ist der Moment für uns beide, mal zu resümieren, was wir denn gespielt haben oder was wir gerade spielen. Magst du mal anfangen, lieber 16-Bit Malo? Ja, bei mir, ja, gerne, gerne. Bei mir dauert es ja immer relativ lange zu erzählen, was ich alles so gespielt habe. Auch der letzte Monat war wieder pickepacke voll mit einem Spiel. Und zwar nicht nur, weil wir das als Thema aufgreifen wollten in einem Podcast, sondern auch, weil ich wirklich wieder Lust hatte, war The Last of Us, was ich ja auf der PlayStation 4 in der Remastered-Version noch nicht durchgespielt habe. Das spiele ich aktuell. Und das hat mir die Zeit, wenn ich sie dann hatte, in letzter Zeit versüßt. Und im Großen und Ganzen war es das. Aktuell beschäftige ich mich tatsächlich mehr mit anderen Themen, gerade im Bereich von YouTube, wo ich vielleicht demnächst auch mal aktiv werden möchte. Schauen wir mal. Ich recherchiere gerade eher, was andere Leute so anbieten. Spannend, spannend. Deswegen kann ich im Augenblick nicht so viel selbst spielen, wie ich andere Leute mit dem Spielen zusehe. Aber mal gucken. Und angekündigt habe ich ja schon, vielleicht kann ich nächsten Monat davon berichten, dass ich Hotline Miami gespielt habe und dann vielleicht auch schon Mortal Kombat 10. Aber bis dahin werde ich wohl jede freie Minute, die ich denn habe, mit The Last of Us verbringen. Ich überlege gerade, habe ich denn irgendwas anderes noch gespielt? Natürlich Minecraft spiele ich nach wie vor regelmäßig. Verbessere da meine Fähigkeiten sowohl beim Bauen als auch beim Craften von Dingen. Habe mein erstes Pferd ja jetzt endlich auch schon eingefangen und in einen Pferdekäfig gesperrt. In meiner einsamen, traurigen Welt, in der ich als Einsiedler da Löcher grabe. Aber vielleicht ändert sich das. Ich wollte gerade sagen, vielleicht bekommt deine Welt ja früher oder später dann doch menschlichen Zuwachs. Das wäre sehr schön. Ja. Ja, ich habe auch nicht viel gespielt, muss ich sagen. Ich habe versucht, Enslaved Odyssey to the West nachzuholen. Das ist ein Spiel, was ursprünglich für die PlayStation 3 erschien und dann auch auf dem PC portiert wurde, ein Action-Adventure. So eine kleine Perle, möchte ich fast sagen. Denn es handelt sich da um eine Dystopie, die nach einem Weltkrieg haben die Maschinen quasi die Völker versklavt und es gibt ein paar Widerständler, die gefangen genommen worden sind und dann ausbrechen. Das sind Monkey und, wie heißt sie denn noch? Monkey und Trip. Monkey und Trip. Monkey ist so ein, cool. Wie der Name schon sagt, sehr affenhafter, großer Brechertyp, ja. Und Trip ist eine relativ zierliche Teddybär gleiche Schönheit. Ja, nein, die beiden sind brechen aus, mehr oder weniger kommen sie zusammen als Team, wobei es nicht ganz freiwillig verläuft, aber das möchte ich gar nicht so spoilern und ich muss sagen, die Spielwelt sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Ist so sehr grün, alles verfallen, Ruinen und die Spielmechanik ist wunderbar. Man klettert, man schlägt und alles ist schnell und flott. Und es erzählt auch eine wirklich anrührende Geschichte. Aber ich konnte es nur 3 Stunden spielen, weil mein Steam nicht online war und mein Spielstand wurde nicht gespeichert. Ja, das ist, ja das ist nicht nur ärgerlich, das ist furchtbar. Man hat mich sehr, sehr wütend gemacht, so wütend, dass ich das Spiel jetzt nicht mehr spielen möchte. Auch wenn es super ist. Also ich kann nur sagen, ich musste allerdings die Auflösung ein bisschen verändern, weil es von dem Spiel nicht gegeben ist, die in einer höheren Auflösung erstmal so zu stellen. Also aus dem Spiel heraus, da musste ich ein bisschen tricksen. Aber das war eine Sache. Toll gemacht, Steam. Vielen Dank. Frustrierend. Ja. Ansonsten habe ich gestern Abend das Spiel Eternal Winter, ja, kurz gespielt. Ich habe es Let's Played sozusagen, aber dieses Let's Play werde ich nicht hochladen, weil ich, glaube ich, im Let's Play dem Spiel mehr als Unrecht getan habe. Ich habe mich nicht gerade amüsiert gefühlt und habe das dem Zuschauer auch sehr, sehr deutlich gemacht. Und ich muss sagen, ich habe dieses Spiel blind gespielt und wusste nicht, was da auf mich zukommt, logischerweise. Und ich hätte mich vorher mal informieren sollen, worum es eigentlich geht. Dann hätte mir das Spiel wahrscheinlich auch, hätte ich einen anderen Zugang zum Spiel bekommen. Deswegen Eternal Winter, also dieses Let's Play, wird es nicht auf Cowabunga Play geben. Ansonsten Assassin's Creed Rogue weitergespielt und natürlich, wie eben schon erwähnt, Hotline Miami 2. Das war's, ich freue mich auf GTA 5 nächsten Monat. Ja, ich noch einen kleinen Nachtrag. Ich habe tatsächlich noch kurz reingespielt in The Order 1836 oder so. Und wie man schon vielerorts gehört hat, das Spiel hat ein Gameplay nicht viel zu bieten, aber sieht wirklich spektakulär aus. Also das ist quasi das Rise für die PlayStation 4. Halt ein Spiel, was spektakulär aussieht, aber eigentlich auch nur die Hardware dann mal auslastet und zeigt, was die PlayStation kann. Aber als Spiel an sich nicht wirklich überzeugt. Ich persönlich finde das Szenario cool und kann vielleicht eine coole IP starten. Aber ist jetzt halt auch aufgrund der Spieldauer, die für mich wiederum ansprechend ist, weil sie nicht so lang ist, aber auch nichts für jeden. Und ein Spiel, was dem Hype dann entsprechend auch nicht wirklich gerecht wurde. Es sieht gut aus, aber es ist keine Revolution. Hattest du dir das Spiel gekauft oder war das eine Demo, die du dir runtergeladen hast? Nee, ich habe es länger bei einem Kollegen gespielt. Okay. Das ist zwar nicht, was spielt ihr gerade, aber ich möchte das doch mal kurz als Eindruck wiedergeben. Ja. Denn jeder, der mal wissen möchte, was Next Gen ist, der sollte das auch mal gespielt haben oder zumindest oder gesehen haben. PC holen. Nein, genau, auf dieses Niveau begeben wir uns jetzt nicht. Dann ist er nicht online und der Safe-Stand wird nicht gespeichert. Nein, danke. Hat er mir gleich wieder mitgegeben. Ja, jetzt wird's traurig, mein Lieber. Jetzt wird's richtig traurig, ne? Ahnst du schon warum? Man könnte auch sagen, es wird historisch. Historisch, aber auch traurig. Ich bin ja so ein Mensch, ne? Also der kann sich nicht gut verabschieden von Dingen. Auch wenn diese Verabschiedung vielleicht nur temporärer Natur ist, aber ja, Groovy, liebe Leute, der eine oder andere kennt sicherlich. Unsere beliebte Rubrik Groovy wird heute vorerst ein letztes Mal passieren. Ja, jetzt erstmal tief durchatmen und der 16-Bit-Maler trollt mich hier über den Chat. Das könnt ihr nicht sehen, aber ich muss es mal professionellerweise erwähnen. Ich kann das nicht ausdrücken, was ich fühle. Ich kann das nur durch diese Smileys halt. Er könnte mir jetzt auch mal hilfreich zur Seite stehen, aber stattdessen spammt er mich hier zu. Ja, es ist ein Abschied, aber es ist auch ein Neuanfang, denn wir haben uns etwas Neues für euch überlegt. Und zwar wollen wir in den folgenden Podcast uns jeweils ein Jahr auswählen, indem wir die Jahrzehnten exemplarische Spiele nennen, die dieses Jahr hervorgebracht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine ganz interessante Zeitreise wird. Und ich bin mal gespannt, welches Jahr dann im Endeffekt für uns so das Beste, sich als das Beste herausstellt oder eines der Besten. Ne? Man kann vielleicht so eine Tendenz erkennen, werden Spiele schlechter, werden sie besser oder kamen immer gute Spiele raus? Ne? Also so eine analytische Funktion erfüllen wir hier. Wichtige Arbeit. Wissenschaftlich. Faktor auch, der demnächst vielleicht etwas länger an Zeit beanspruchen wird, als es Groovy der Fall war und bei dem man auch vielleicht ein bisschen mehr erzählen kann, als es bei Groovy zum Ende hin der Fall wurde. Das war ja auch unsere Überlegung, vielleicht Groovy erstmal ein bisschen auf Eis zu legen, denn es kam schon öfters mal Murks bei rum. So offen und ehrlich können wir hier ruhig sein. Waren. Ne? Aber gut, natürlich. Ein letztes Mal an dieser Stelle habt ihr die Ehre, den Jingle zu hören, und er kommt genau jetzt. Groovy, jetzt geht's los. Mein Lieber, du machst den Anfang, gib doch mal die Maschine frei und ich und ich werde die Maschine bedienen. Alles klar. Die Maschine läuft auf Hochtouren und wartet auf dein Zeichen. Stopp! So, es bleibt stehen auf dem Klassiker für die PlayStation 3, Xbox 360 und den PC, Aliens vs. Predator. Okay. Das habe ich sogar. Das ist gut. Ich glaube, das hatte ich dir damals auch angeboten zum Leihen, als du deine PlayStation neu hattest, aber ich glaube, du wolltest es nicht haben. Warum nicht? Weil es ein Shooter ist und... Das hast du mir nie im Leben angeboten, das hätte ich genommen, da bin ich mir sicher. Ja. Also es ist tatsächlich nicht schlecht. Es gibt für alle drei Rassen eine Kampagne, entsprechend auch ein das Gameplay unterscheidet sich, wie schon bei allen anderen Alien vs. Predator-Titeln auch. Als Marine bist du halt mehr so ein klassisch als Shooter unterwegs. Aliens krabbeln halt die Wände hoch und machen ihr typisches Alien-Ding. Und als Predator hast du halt diese ganzen verschiedenen Sichten, Infrarotsicht und Wärmebild und sowas. Mhm. Ist okay, empfinde das Rad nicht neu, macht aber Spaß und ist aber damals auch wegen übertriebener Gewaltdarstellung in Deutschland gar nicht rausgekommen. Du hast halt für jede Fraktion oder speziell eigentlich nur für den Predator und für das Alien finnische Moves, die du auch anbringen musst an den Menschen, damit du so einen bestimmten Wert hochbringst. Und das ist abstoßend. Das ist extrem abstoßend. Sollte damals einen coolen Multiplayer spendiert bekommen, den habe ich noch nicht ausprobiert, wo man auch wirklich alle drei Rassen gleichzeitig mit verschiedenen Stärken und Schwächen integrieren wollte. Wie das geworden ist, kann ich nicht sagen, aber das Spiel an sich ist ein gelungener Beitrag. Also wenn man Fan der Serie ist, der beiden Franchises, Alien und Predator, dann macht man damit, glaube ich, nicht wirklich viel falsch. Hat das Spiel einen Story-Modus oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also das ist halt jetzt keine durchdachte Story à la The Last of Us. À la The Last of Us natürlich nicht. Du bist halt ein entsprechendes Szenario geworfen. Du bist Marine und musst durch eine verlassene Kolonie à la Aliens und als Alien bist du halt in so einem auch in dieser Kolonie und brichst aus. Also ich habe keine der Storys bisher zu Ende gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass die schon miteinander verknüpft sind, auf dem gleichen Planeten spielen. Und du das halt aus verschiedenen Blickwinkeln dann spielst. Mhm. Nur genauso kann ich es nicht sagen. Es ist halt keine fesselnde Bioshock-artige Story, sondern zweckdienlich. Okay. Ja, klingt gar nicht so schlecht. Hätte ich genommen. Ja, vielleicht bietet sich ja nochmal die Gelegenheit. Vielleicht. Na gut, dann werde ich mal loslegen. Sobald du Stopp sagst, halte ich an. Die Maschine läuft. Ich möchte übrigens so anmerken, auf der Seite war auch Silicon 2. Das ist ja sehr bitter. Ah. Okay, die läuft. Dann lass mich kurz in mich gehen und überlegen, wann ein guter Zeitpunkt wäre zum Stoppen. Und zwar genau jetzt. Metal Gear. Vom 1987, also der NES, beziehungsweise Commodore, das Spiel, ne, dafür. Verstehe schon. Das hab ich sogar auch. Aber ich möchte nicht schon wieder hier alles erzählen. Ich glaube, das hatten wir schon mal? Ne, ich glaube nicht. Glaube auch nicht, aber... Ach, Metal Gear, da ist auch schon genug drüber gesagt. Es gibt ja eine lustige englische Video-Episode über dieses Spiel, was das ganz gut wiedergibt eigentlich, weil es ist cool, aber es ist frustrierend. Und das NES ist noch nicht die Plattform gewesen, um die Vision, die Hideo Kojima damals hatte, so wirklich umzusetzen. Das ist was ganz anderes, als es ein Super Mario war oder ähnlich gelagerte Spiele. Aber... Das hat mich bis heute nicht gereizt, das würde ich zu spielen. Alles hat seine Zeit. Das hatte nie seine Zeit. Genau, so kann man das auch sagen. Ja. Yeah. Okay. Ja, dann lass mich kurz husten. Und jetzt lass mich noch einmal kurz zum historisch letzten Mal für mich die Groovy-Maschine anschmeißen und... für dich freigeben. Jetzt. Stopp. Okay, wir sind stehen geblieben auf The Simpsons Bart's Nightmare. Bart's Nightmare. Für Super Nintendo und den Genesis. Das habe ich meiner Meinung nach, meiner Erinnerung nach gespielt. Es gab ja einige Simpsons-Spiele, wo man unter anderem auch Bart spielen konnte. Und Bart's Nightmare war eines der schlechteren, auf jeden Fall. Die waren alle nicht sonderlich gut, aber ja, jetzt muss ich mal einmal googeln. Ist das, wo er Superheld unterwegs ist, oder war das das andere? Auch. Man hat da eine Welt, wo man als Batman durch die Gegend fliegt. Aber genau. Ach, das war das, ja. Also, es sah natürlich schön aus. Auf dem Super Nintendo. Ich hatte das, glaube ich, damals aus der Videothek ausgeliehen. Auch so eine Sache, die man nicht mehr so wirklich macht. Da muss ich kurz anmerken, wir haben am Samstag so einen kleinen Zockabend mit The Hawk und Stevo. Und The Hawk hat tatsächlich angemerkt, dass er Spiele aus der Videothek ausleihen möchte. Und das ist, finde ich, so ein wenig befremdlich, weil Videotheken als solche, ich war schon ewig nicht mehr in einer drin, und dahin zu gehen und sich ein Spiel auszuleihen, das ist genauso seltsam irgendwie. Und früher war das durchaus gang und gäbe. Und gerade das war wirklich gang und gäbe, ja. Am Anfang der Super Nintendo-Zeit war das eine super Sache, um halt auch Spiele zu spielen, die man sonst sich niemals hätte holen können oder auch vielleicht hätte holen wollen. Man konnte sich der ganze Konsolen ausleihen. Also ich weiß noch, dass wir, mein Onkel hatte einen Genesis, also Sega Mega Drive, und wir haben uns in Super Nintendo, ja, einmal im Monat haben wir uns den ausgeliehen, ein paar Spielen. Die hatten wirklich coole Sachen. Also unsere Videothek hatte damals auch diesen Emulator, mit dem du, oder nicht Emulator, diesen Adapter, den du aufstecken musstest, und da konntest du amerikanische Spiele spielen. Weil die hatten dann auch amerikanische Spiele dabei. Das war echt ganz interessant. Feine Sache, feine Sache. Ja, heutzutage obsolet, aber für damals so ganz cool. Ja. Und das war perfekt für Spiele wie Bart's Nightmare, denn das war wirklich kein tolles Spiel, und das hat sie dann gespielt an einem Abend, im schlechtesten Fall über ein Wochenende, und warst dann aber froh, dass du es abgeben konntest und dafür nur ein paar Mark latzen musstest. Jawohl. Na gut, dann habe ich jetzt mein letztes Mal hier. Die Maschine läuft. Läuft, läuft, läuft. Ich traue mich ja kaum, Stopp zu sagen, weil es die Ära beendet, aber ich muss es tun. Stopp. Cool Spot. Doch. Cool Spot, ein feines 2D Jump'n'Run Spiel. Und mein erstes Spiel, was ich für den Sega Mega Drive damals gesehen habe, und ich weiß noch, wie mein Onkel zu mir sagte: Also, Captain M, hör doch mal hin, dieser Sound, hörst du das? Hörst du das? Wie das klingt? Großartig. Und er hatte das irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob da an der Boxen angeschlossen war, der hat es richtig laut gemacht, auf jeden Fall. Und es war toll, es hatte einen satten Klang und es sah cool aus, weil man ja dieser coole Spot war. Natürlich. Man muss dazu sagen, es ist eigentlich ein 7-Up-Maskottchen oder ich weiß nicht, was erst da war, 7-Up oder erst Cool Spot. Auf jeden Fall gab es zumindest in der Super Nintendo-Version, habe ich nachher gesehen, extreme Werbung für 7-Up. Ich weiß gerade gar nicht, ob das bei der Sega Mega Drive-Version auch so war. Sicher, ich würde mich wundern, wenn die das sich entgehen lassen. Ja, ich habe es zumindest nicht mehr so vor Augen, aber es war auf jeden Fall in meiner Erinnerung ein sehr, sehr schöner Plattformer. Ja, also ja, durchaus einer der nicht so schlechten Werbe- bzw. Maskottchenspiele, die dann so zu dieser Zeit rauskamen. Ja. Also es hat sich gut gespielt auf jeden Fall. War relativ fordernd, sehr abwechslungsreiche, naja, aber abwechslungsreiche Levels. Da kommt auf die Idee, einen Cool Spot, also war halt ein cool Spot. Vor allem, er hatte so tolle Animationen, ne? wenn man nichts getan hat. Er war halt cool. Das hat halt zu jeder, ja, jede Pore seines Spot-Daseins hat Coolness ausgestrahlt. Das ist cool Spot einfach. 1993 war das, meine Güte. Ja. Die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht, du sagst. Die Zeit vergeht. Auch hier im Podcast. Groovy ist vorbei. Der Podcast ist gleich vorbei. Und was bleibt noch zu sagen, außer außer, dass wir mal wieder was ankündigen für die nächste Episode, nämlich 2 bis 3 kleine Themen, die wir schon öfter mal angesprochen haben und diesmal dann auch bewusster versuchen, bemüht zu sein, sie einzubauen, nämlich das beliebte Ein Spiel, zwei Meinungen, was wir schon mal mit Dead Space eingeführt haben, soll in die nächste Runde gehen. Das Spiel ist da, von mir aber noch nicht so weit gespielt, dass ich es ähnlich verteidigen kann wie mit Vehemenz und Überzeugungskraft wie damals bei Dead Space, wo Captain M ja auch einsehen musste, dass Dead Space 3 vielleicht sogar der beste Teil der Reihe ist. Genau so war das, ich erinnere mich nur zu gut daran. Ja, genau. Dann Retro Media, ein Format, das wir uns auch überlegt haben, was ein wenig über das reine Gaming hinausgeht, was heute ja auch schon ein wenig schon angegriffen worden ist vom Captain M mit seiner Rubrik über das Buch. Sowas in der Art soll das auch sein. Er hat mich nur nicht reingelassen. Ja, genau. Das möchte ich dann doch, die Premiere möchte ich dann gerne für mich offen oder festhalten. Wenn das denn kommen sollte, ist in Planung. Und nach wie vor unser Minecraft irgendwas gucken, was wir da auf die Reihe kriegen, sobald wir einen Server mit uns, mit einem Server verbunden haben, auf dem wir beide spielen können. Was ja vermutlich nicht so schwer ist. Aber die Zeit, die ist halt für uns beide kostbar. Deswegen aktuell noch nicht. Aber das ist immer noch in Arbeit und soll auch dann einen größeren Punkt oder ein größeres Thema werden, vielleicht außerhalb des Podcasts als Extra-Reihe. Jawohl. Noch kurz erwähnt, dass ich mich freuen oder dass wir uns freuen würden, wenn ihr uns doch mal abonniert bei YouTube zum Beispiel oder uns ein Like da lasst. Da freuen wir uns immer richtig drüber. Also der 16-Bit-Malo, der fällt immer aus allen Wolken, wenn er sieht, oh, schon wieder ein neuer Abonnent und schon wieder ein Like bei einem Video XY. Wundervoll. Ja, da freue ich einfach mich. Nur wundervoll. Da ist die Freude. Da muss ich mich auch mal bedanken. Ne, bei unseren Fans da draußen, dass wir doch den einen oder anderen Zuschauer in den letzten Tagen gewonnen haben. Ne? Vielen Dank. Bravo. Wir machen weiter so. Wir machen weiter so. Ihr macht weiter so. Jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Monat. Der da ist Mai. Mai. Um Gottes Willen. Meine Güte. Also, macht's gut. Alles Tschüss. Gute. Tschüssi. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this?